Ein Schlinkekabel am Mixer ist, weil ich hab keinen. Ich bin's, Kricki Koksberg. Ich wollte nur fragen, ob, weil wenn ich nachher da auf der Party spiele, ob da denn ein Schlinkekabel am Mixer ist, weil ich hab keins.